den Museum Bug. Ja, jetzt sind wir wieder da. Juhu! Der Jörg? Ja. Der Matthias? Korrekt. Und? Martha. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder uns hört. Und wir waren heute in einem ganz großen Museum, dem Kunstgewerbemuseum. Genau. Ich hatte ja gedacht, das wäre so ein total mini kleines Museum und ich gucke mir da ein paar Vasen an, aber dann war ich sehr überrascht. Aber da können wir gleich vielleicht drüber sprechen. Vielleicht sollten wir nochmal kurz sagen, was wir so machen. Was wir so machen, genau. Ach, sehr gute Idee, Matthias. Gut. Was macht der Museum Bug eigentlich? Wir sind, in erster Linie sind wir lauschig. Das machen wir hauptberuflich. Und nebenberuflich sind wir unterwegs und zwar in Museen. Das heißt, wir drei Nasen gehen in unterschiedlichste Ausstellungen, vor allem Dauerausstellungen, gucken uns die an, laufen rum, verlieren uns aus den Augen, finden uns hoffentlich wieder. Und dann treffen wir uns, zum Beispiel wie in diesem Fall, direkt im Anschluss im Kombrink, dem schönsten Café in ganz Berlin, yes, mit der attraktivsten Inhaberin überhaupt. Und dann essen wir da was, trinken ein bisschen Bier und quatschen darüber, was wir gesehen haben. Das ist total gut zusammengefasst. Das ist halt unser Konzept. Ja. Ja. Genau. Und Bier hier, ne? Hier. Ja, lass uns erstmal Prost. Ja. Prost. Das gehört obligatorisch auch zum Konzept. Museum Backbier. Prost. Ja. In dem Fall, ich trinke übrigens Neumarkter Lamsbräu Radler. In diesem Fall. Du preist das immer so an, ne? Hm. Ich finde, die Leute sollen ja auch mal ein Gefühl dafür bekommen, mit was für Luxusflüssigkeiten wir uns hier zulöten. Ja. Aber es ist alles nur, damit es besonders lauschig wird für euch. Ja. Ja, genau. Oh, mein Magen knurrt total, obwohl ich gar keinen Hunger mehr habe. Nee, weil wir sehr gut gegessen haben im Genau, was ist in der letzten Zeit eigentlich noch so passiert mit dem Museum Bug? Wahrscheinlich wird eine Menge passiert sein. Es ist eine gewisse Problematik, aber die kriegen wir gelöst. Es ist nämlich so, wir versuchen ja für euch eine Folge im Monat zu veröffentlichen, die man ganz toll zum Beispiel auch andenken kann auf museumbug.net, das möchte ich direkt am Anfang erwähnen. aber genau, und dementsprechend arbeiten wir auch ein bisschen vor, weil da sind diverse Urlaube dazwischen und so Geschichten, aber natürlich, wir wissen, dass ihr ohne uns nicht aushaltet, deswegen trotzdem wir vor. Und was jetzt nämlich eigentlich noch ansteht, während wir aufnehmen, ist einmal die lange Nacht der Museen in Berlin. Die wird auch ganz fantastisch gewesen sein, da gehe ich von aus, also wenn ihr das jetzt hört. Und das Startcamp zum Thema Kunst und Kultur für alle in Hamburg, da werde zumindest ich wahrscheinlich am Start sein. Bist du, ne? Da kann ich dann in der nächsten Folge, die wir auch irgendwann erst aufnehmen, dann von berichten, wie es war. Was passiert da eigentlich? Also du bist da und bist auf so einem Podium und erzählst, du hast so einen legeren Anzug an und erzählst so ein bisschen über dein Podcast Highlife. Ja, ich denke, dass ich in so einem dünnen Leinenanzug wahrscheinlich weißen. Auf irgendeiner Art Empore stehen werde. Hast du dir einen im Kunstgewerbemuseum ausgesucht? Ja, aber nur das Jackett. Ich komme ohne Hose. Und du meinst den Frack? Den Frack meine ich. Genau. Und dann stelle ich mich da auf so eine Empore und verkünde den Leuten Podcast-Weisheiten. Ah. So wie hier auch. Das ist quasi das Gleiche, nur dass ich hier eine Hose anhabe. Mist. Das seht ihr nur nicht. Wir sind nicht dabei. Ich muss zu Tante Bärbels Geburtstag. Ich wurde gar nicht eingeladen. Ich höre davon jetzt zum ersten Mal. Genau, aber das sind Dinge, die anstehen und wahrscheinlich das noch ein bisschen länger in der Zukunft. Im November, Mitte November, ist die ICOM, International Council of Museums Jahrestagung in München. Und als Ehrenmitglied, das ich bin, werde ich da vielleicht auch mal vorbeischauen. Also vielleicht, du bist der Ehrenmitglied? Ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob die das wissen. Ich fühle mich zumindest so. Auf meiner Jahreskarte ist ein Glitzersticker drauf. Ah, ja. Das heißt, für mich heißt das Ehrenmitglied. Ja, das stimmt. So, genau. Und da werde ich auch hinfahren und auch mal gucken. Vielleicht kommt ja noch wer mit. Wir verraten nämlich, dass auf jeder ICOM-Karte so ein Glitzersticker ist. Was? Nee, okay. Aber genau, also es gibt genug Möglichkeiten, uns auch zu treffen und auch einzuladen. Wir kommen auch vielleicht mal gern vorbei irgendwo. Ja, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr lieben Museen. Ne? Also wir tun nichts. Wir sind Museumskäfer, die total lieb sind, auch keine Objekte anknabbern, wie normalerweise die Museumskäfer. Wir krabbeln eigentlich nur rum und gucken ein bisschen und entgegen. Genau. Und haben, ja. Sehr schön. Ja, diesmal mussten wir eine ganze Weile krabbeln, bis wir überhaupt was gesehen haben. Wollen wir, sind wir jetzt schon bei Teil 2 angelangt? Ja. Oder gibt es noch irgendwelches Tagesaktuelles zu berichten? Was ja dann nicht mehr tagesaktuell sein wird. Ja. Ach, diese ganzen grammatischen Schwierigkeiten, in die wir da kommen. Lass uns die einfach jetzt umschiffen und über das jetzt fucking Museum reden, in dem wir gerade waren. War so schlimm. Ja, also. Nein, überhaupt nicht. Nee, ne? Ich war nur etwas über motiviert. Entschuldigung. Ich glaube, du hattest hohe Erwartungen, kurz, oder? Was? Nein, ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen gehabt. Ich bin da einfach hingefahren. Ich habe mich auch vorher gar nicht vorbereitet. Ich habe nichts gelesen. Ich meine, gut, mache ich jetzt sonst eigentlich auch nichts. Ja, vielleicht. Vielleicht starten wir mal kurz nochmal ein bisschen klassisch. Also wir sind da so hingefahren, dann sind wir durch einen Potsdamer Platz gefahren und dann fährt man so ein Stückchen weiter. Durch eine fette Baustelle. Also es ist und dir ist noch eine Taube an den Kopf geflogen. Ja, Gott sei Dank fahre ich ja immer mit Helm. Ja, Gott sei Dank. Voll ist mir eine Taube an den Helm. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe nur das Geräusch gehört, das war so Pöck. Gut, dass die Taube auch einen Helm auf hatte. Ja. Ist nichts passiert. Genau, und dann durchkreuzt man den Potsdamer Platz und dann kommt man da hinten, links ist die Stabi West und rechts ist dieses sogenannte seltsame Kulturforum. Ja. Daneben ist auch noch die Philharmonie und das ist irgendwie so ein komischer Unort eigentlich, sage ich jetzt mal dazu. Wie verläuft sich denn dahin? Ja, ganz diejenigen, die wissen, also die Touristen, die einen Stadtplan haben, wo dann steht hier Gemäldegalerie oder so. Und, ne? Und die auch einen langen Atem haben, weil die müssen ja noch über diesen ganzen Riesen. Ja, dann muss man ja meilenweit über so betonierte, schiefe Flächen laufen, um überhaupt dahin. Ebene. Genau. Ja, also als Rollifahrer fährst du immer rückwärts wieder rund. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Aber das ist sowieso, wie gesagt, eine ganz interessante Ecke da hinten. Also irgendwie das Kunstgewerbemuseum ist ja nicht direkt im Kulturforum, sondern nebendran und man geht durch einen geheimen Agententunnel, wahrscheinlich so ein Fluchttunnel, so ein ehemaliger. Ich dachte, das wäre alles das Kulturforum. Ja, irgendwie. Ja, ist es auch. Das ganze Ensemble ist da Kulturforum. Ja. Da, was haben wir denn da alles? Wir haben das Kunstgewerbemuseum, wir haben das Gemäldemuseum, wir haben Gemäldegalerie. Entschuldigung. Kunstbanausen. Kupferstichkabinett. Bei der Philharmonie ist noch die Musikinstrumentenmuseum. Ja, dazu? Und dann noch eine Bibliothek, eine Kunstbibliothek. Und eine Bibliothek und halt noch eine Cafeteria. Ja. Und lustigerweise, du hast diesen schiefen Platz schon angesprochen, der davor ist. Der ist ja so ein bisschen, der ist die Pest, sind wir mal ehrlich, der ist die Pest. Das ist ganz furchtbar, aber er ist ein Kunstwerk. Denn wenn ihr, wie ich es regelmäßig mache, mit meinem Hubschrauber über Berlin fliege und die Aussicht genieße auf die Menschen, die wie Ameisen unter mir rumwimmeln, dann erkennt man nämlich, dass dieser Platz, tatsächlich, da ist ein Muster drauf und deswegen ist der auch nicht umzubauen. Der muss so belassen werden. Was? Ja, das geht leider nicht. Im Vergleich zum Weg von der Straße, da war ja diese riesen Baustelle gerade, das wird bearbeitet, da wird eine Sichtachse geschaffen. Weil die Leute, die da im Kunstgewerbemuseum im Kulturforum am Start sind, die wissen ganz genau, dass es ein bisschen schwierig ist, da Leute hinzukriegen. Und dann kriegen sie jetzt auch noch das Museum der Moderne, die jetzt schon im Verruf geratene Kunstscheune. Dieses komische, also das heißt komisch, ich finde es ganz geil, dieses Haus, diese Hütte da vorgesetzt, diese Scheune eben, das, was die Sichtachse nochmal einschränken wird. Also ganz, ganz schwierig. Wobei, wenn man sich so umhört, sagen alle, das sind Kunstwerke von Weltruhm in diesem Kunstgewerbemuseum und im Kulturforum insgesamt. Aber es kommt halt keiner vorbei im Vergleich zu den großen Häusern. Also bei so einer Lage, ne? Wie kriegt man Leute irgendwo hin, wenn keine Leute irgendwie ins Museum gehen? Ich denke mir mal so ganz naiv, man stellt da einfach einen riesen Lichtreklameschild hin, was größer ist als das Museum selber und mit einem fetten Pfeil, der irgendwie die ganze Zeit so in verschiedenen Farben blinkt und dann kommen die Leute da schon. Das machen die auch tatsächlich. Ah ja, okay. Wir waren ja drin, also wir sind nicht direkt ins Kunstgewerbemuseum gegangen, sondern erstmal ins diesen restlichen Kulturforumskomplex. Und da ist auch umgebaut worden. Die haben jetzt irgendwie so neue Sitzgelegenheiten, die Kasse ist verschoben, alles mögliche umgeräumt. Und da drin, die haben, was ich sehr cool finde, große LED-Wände, die so halb durchlässig sind. Auf denen werden dann immer die aktuellen Ausstellungen so angezeigt. Und die sollen jetzt nach draußen wandern? Nee, die haben die draußen und Gerüchte halber ist das, was ich gehört habe. Nee, die haben die drinnen im Foyer. Ja, das weiß ich, aber die wandern jetzt raus. Auf Sach soll auch noch so ein Riesending kommen. Ach echt? Genau, in der gleichen Art und Weise. Ja, das ist doch genau das, was ich meinte. Ja, aber meint ihr das? Schon sieht. Ja, meint ihr, das bringt was? Ja, sicher. Das Problem ist ja das Kulturforum. Las Vegas, Mann. Das Kulturforum ist hinter dem Potsdamer Platz. Dann denken die Leute, aber da gibt es auch wirklich was Geiles zu sehen. Dann kommen die ins Kunstgewerbemuseum und. Naja, da kann man ja schon was Geiles sehen, ne? Echt? Erzähl doch mal. Vielleicht einen letzten Satz, aber noch zur Wegeführung, weil. Ja. Bitte. Also, wir haben Matthias ist nämlich Experte für Wegeführung. Entschuldigung. Genau. Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, also wenn ihr dachtet, im Bode-Museum ist ja wenig los, dann geht man ins Kunstgewerbemuseum. So, aber das Problem ist von der Lage her, dass das Kunstgewerbemuseum und das Kulturforum eben hinter dem Potsdamer Platz ist. Und wenn du so aus der Statik vom Alex oder so unterwegs bist, wie so ein Tourist halt unterwegs ist, dann kommst du halt bis zum Potsdamer Platz, aber eben auch nicht weiter. Das sind ja, ich meine, das sind irgendwie 300 Meter, viel mehr ist das ja nicht, die du da noch laufen müsstest. Ja. Aber die machst du halt nicht. Also ganz komisch. Mach mal nicht, die haben wir aber gemacht. Ja. Nee, wir waren auf dem Fahrrad unterwegs. Ja, wir sind ja auch schon Berliner. Wir wussten, oder ich museumsaffine Berliner und dann wussten wir schon, dass man da irgendwie hin muss und gefühlt 20 Kilometer laufen muss, um ins Kunstgewerbemuseum zu kommen. Okay, da kommt man also rein und dann ist man da im Foyer, kauft sich eine Karte und dann. Man kann auch direkt ins Kunstgewerbemuseum gehen. Man muss nicht ins Kulturforum gehen und sich da eine Karte kaufen. Das stimmt. Aber dann ist man vielleicht noch enttäuschter. Ja. Du nimmst jetzt schon einiges vorweg. Nee, so enttäuschend war es gar nicht. Genau, aber wir haben ja den Weg gemacht, mit ins Hauptfoyer da zu gehen und dann geht man durch Treppe runter, geht man durch so einen langen Flur. Da wandert man. Das ist ein Wandertag. Ja, man wandert gewesen. Man. Genau, ja, nehmt euch was, einen Rucksack was zum, dabei. Ja, genau. Ja, nehmt euch was zum Lesen, Schulen und dann geht man los. Ja, und dann läuft man hier wie beim Zauberer vom Ost irgendwie die Yellow Brick Road. In dem Fall sind es rote Streifen, läuft man da lang, trifft vielleicht noch den einen oder anderen verwirrten Besucher. Und dann kommt man da an, im Kunstgewerbemuseum, und zwar im Keller. Ja. Genau. Und dann sagt man, und nu? Was geht hier eigentlich ab? Aber die wissen das schon. Und da stehen dann so Leute mit so Besucherzählern in der Hand und sagen einem, dass man hochgehen soll. In Black. Ja. Genau. Die übrigens, muss ich erwähnen, die waren alle sehr nett, die wir gefragt haben. Die waren sehr nett, ja. Die fand ich sehr höflich. Das ist euch das mal aufgefallen? Wir sind die ganze Zeit in unseren letzten Folgen, wir loben immer die Museumsmitarbeiter, ne? Ja. Es ist bisher noch kein Museum gewesen, wo die immer scheiße waren. Was vielleicht das Klischee irgendwie auch ein bisschen ist. Ja. So, gehört im Hamburger so Bahnhof sind die nicht so nett. Ja, und da waren wir noch nicht, das können wir nicht beurteilen. Ja, okay, das werden wir mal. Können wir mal testen, wir machen mal. Genau. Museumsmitarbeiter-Testing. Aber können wir mal, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich würde nämlich gerne mal wissen. Oh, schon wieder, wir sind schon so viel gelaufen. Ja, wir sind schon so erschöpft. So anstrengend. Ja. Nein, aber ich finde so ganz generell, also wenn ihr Kunstgewerbemuseum hört, was habt ihr denn erwartet? Was habt ihr denn gedacht, was kommt? Naja, ich habe so erwartet, so Vasen und Radios und schönes Design und ja, auch ein bisschen Mode tatsächlich, da können wir ja gleich drüber sprechen und sowas. Ja, ich habe mir auch Mode habe ich mir vorgestellt. Ich wusste natürlich auch, dass Mode da kommt, deswegen wollte ich auch Mode sehen. Ja, das hat man gemerkt. Ja, yes, alles andere war auch voll uninteressant. Martha ist nämlich überall dort, wo es irgendwie so kleine Modekämmerlein gab, immer in diese Kämmerlein Ankleidezimmer. Wir erklären euch das gleich, wie dieses Riesenmuseum aufgebaut ist. Was war denn dein, Entschuldigung. Ja. Was war denn deine Erwartung, Matthias? Ja, also ich bin ja ein großer Designfreund, so ganz generell, und auch ein großer Designmuseumsfreund. Also zum Beispiel Designmuseum in London, ganz, ganz toll. Und da ist der Ansatz ja, dass man sagt, was ist Design eigentlich? Wie funktioniert Design? Wie ist das umgesetzt? Also dieser Zwiespalt zwischen, es ist praktisch, aber schön. Hm. So, darum geht es ja irgendwie. Und das habe ich erwartet, aber und da denke ich immer vor allem an neue Sachen. Man hat automatisch irgendwie so Apple-Produkte im Kopf, wenn man daran denkt. Oder halt so Ikea-Sachen. Aber ich finde es ganz spannend zu sehen, dass, wenn wir gleich wahrscheinlich auch nachher drüber sprechen, die fangen halt irgendwie im Mittelalter an damit. Und ich finde, also es ist halt wirklich Kunstgewerbe. Es ist nicht, es ist kein Designmuseum im klassischen Sinne. Ja. Sondern, aber interessant finde ich jetzt, was du sagst mit dem Design, dass sie, wenn wir da diesen roten Streifen lang gegangen sind, Flughafen, Londoner Flughafen mäßig, also von den Distanzen. Und dann kam nämlich auch irgendwann mal so ein Schild, ist das Kunst oder so? Was? Habt ihr das nicht gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Ja, nee, und, nicht gesehen. Aber das fand ich eigentlich eine super interessante Eingangsfrage, aber die wurde dann nie mehr gestellt und auch nie mehr beantwortet und auch nie mehr nochmal irgendwie aufgeworfen und da konnte man sich gar nicht mehr drüber nachdenken. Also das fand ich schon cool am Anfang. So, ist ja. Das Kunst? Was ist denn jetzt Kunst? Aber ich glaube, wir müssen echt mal durch die Ausstellung gehen jetzt nochmal und überlegen, was ist da richtig alt, weil du hast gesagt, die haben irgendwie die Ausstellung auch neu gemacht. Und was ist neu gemacht? Weil dieses Ganze, was wir jetzt beschrieben haben mit diesen großen Projektionen und das Neue und diese Fragestellung vielleicht aus der Kunst und was, ich glaube, das ist so ein neuer Ansatz. Also wir sind ja auch relativ verpeilt da jetzt reingelaufen, ne? Weil, also ich meine, wir haben irgendwie mit der, ich glaube, mit der Renaissance begonnen, obwohl Nee, wir mit der Mode begonnen. Ja, Entschuldigung, genau. Wir sind erstmal durch diese neueste wahrscheinlich genau. Modeausstellung gegangen. Es war eine Etage praktisch nur Mode. Eine Etage Mode. Dann waren wir in der Renaissance. Mhm. Und dann sind wir irgendwie ins Mittelalter. Zumindest du bist ins Mittelalter. Ja, genau. Beim Design haben wir dich wieder eingeholt und dann bin ich nochmal ins Mittelalter. Ja, genau. Also ne, das ist halt alles auf unterschiedlichen Ebenen und Stockwerken irgendwie verteilt und deswegen war es so ein bisschen, also für mich jedenfalls, so ein bisschen, ich war da so ein bisschen lost, was jetzt die Chronologie anbelangt. Du hättest es auch chronologisch machen können, ja. Wärst aber dann nach dem Mittelalter so frustriert gewesen, dass du schreiend rausgegangen wärst. Also ich muss jetzt in den Shop. Ich kann ja mal kurz mein Gefühl beschreiben, wie das war, also. Oder nee, wir können ja einfach mal durchgehen. Also wir waren zuerst in der Modeausstellung, ne? Und die war auch schon relativ abgefahren. Die war so ganz dunkel. Ja, wegen der Textilien. Wegen der Textilien. Weil die wenig. Also die war wirklich super dunkel. Ja, das war aber sehr interessant. Das hast du ja auch gesagt. Ich habe auch gesagt, hey, ich sehe ja gar nichts. Und dann meintest du ja, warte doch mal ein bisschen. Deine Augen gewöhnen sich dran. Das war wirklich so. Dann hast du so ein bisschen auf die Stoffe geguckt. Und auf einmal hast du wirklich diese ganzen Falten und so gesehen. Und die haben, das muss man wirklich sagen, die haben eine ganz exquisite, wunderschöne Sammlung und wunderschöne Auswahl an Mode vom, also wir haben ja dann später noch die Mode vor dem 18. Jahrhundert gesehen, ja. Aber sagen wir mal vom aus 17. Jahrhundert. Nee, Moment, stopp. Wir haben die in dieser ersten Modeausstellung, nee, war das vom 19. Aber Jahrhundert davor bis haben wir das in den anderen Ausstellungen noch gesehen. Ja, ja, genau, später. Ja, ja, deswegen meinte ich so von der Modesammlung, ja. Von dem, was so, sie zeigen, ja. Haben sie super schöne Exponate und die sind alle in so etwas dunkel gehaltenen Vitrinen, wegen der Stoffe, Textilien, ja. In der Textilien. Und sehr schön präsentiert. Aber nee, Matthias wieder, schüttelt mit dem Kopf. Nee, aber ja. Darf ich hier nochmal ausreden? Aber was ich bin großer Modefan. Immer wenn, auch in anderen Geschichtsmuseen, denke ich immer, Mode ist genau das, was jeden betrifft. Weil du es jeden Tag ziehst du dich irgendwie an, meistens. Und da muss ich schon einhaken. Na komm, jetzt lass ihn doch, auch wenn du dich nicht anziehst, ist das auch eine Entscheidung. Und dann fühlst du dich auch anders, als wenn du dich anziehst. Ja. Also es hat ganz viel mit dir als Gefühl zu tun. Ja, Martha. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Das heißt, an der Mode kannst du ganz viel festmachen. Wie, vor allem jetzt haben wir viel Frauenmode gesehen. Also sagen wir mal, wie fühlt sich die Frau da? Wie ist das Frauenbild in der Zeit? Wie wurde das eingeschränkt auch? Wie wurde das befreit? Wie ist es politisch vielleicht auch mit diesen Revolutionskleidern da in der Französischen Revolution und so? Du kannst ganz viel festmachen. Das habe ich alles nicht das habe ich zwar, weil ich so ein bisschen weiß, konnte ich sagen, ach ja, stimmt, das war so aus dem, was ich eben schon gelernt habe. Aber wenn ich jetzt mit ohne Vorwissen da durchgegangen wäre, hätte ich das alles nicht unbedingt durchleben können. Dieses wahnsinnige, also Mode hat sowas viel mit meinem Lebensgefühl und mit dem, was ich empfinde jeden Tag zu tun, das habe ich da nicht, ist da nicht rübergekommen, von dem, wie sie die Ausstellung gestaltet haben. Genau. Von dem, wie die Eingangstexte waren. Das war, du hast auch gesagt, viel zu lang, oder? Naja, oder viel zu kompliziert. Wir sind generell in diese Modeabteilung, man stolpert rein, geht durch einen langen, sehr, sehr dunklen Gang rein. Damit du dich erstmal gewöhnt. Und es kommt überhaupt, bis man sich dran gewöhnt hat. Und dann, das Lustige ist auch, es kommt überhaupt kein Einführungstext zum Thema, was ist eigentlich Mode? Was bedeutet Mode? Muss ja auch nicht. Das hat mir nicht gefehlt, ehrlich gesagt. Also ich fand das war wirklich gravierend, weil, also ich hätte erstmal so gern, so, okay, Sie sind jetzt in der Modeabteilung. Wir beschäftigen uns hier mit Mode, weil Mode das und das irgendwie ausdrücken soll. Wir beschäftigen uns unter diesem und diesem Blickwinkel mit Mode, weil die haben ja schon, wir hatten einen Audioguide dabei, der hat geholfen, weil es ja teilweise viel, also einfach Informationen, finde ich, gefehlt haben irgendwie. Es gab kleine Schildchen, da stand nicht viel drauf. Aber eben, was du gerade gemeint hast, dieses eher sozialhistorische ja auch, ja, dieses kulturelle. Das war ja überhaupt nicht da. Ja, genau. Eben, das meine ich ja, das fehlte mir ja voll. Das habe ich alles nur in meinem Hintergrundwissen mitgenommen. Stopp. Also vielleicht kann man nochmal kurz sagen, was man überhaupt gesehen hat. Also man hat sozusagen, man ist chronologisch durchgegangen von der Mitte des 19. Jahrhunderts quasi bis in die 1970er Jahre, glaube ich. 90er sogar, ja. So, ne? Und da hat man vor allen Dingen Designer, ja, Klamotten gesehen. Ne? Ja, und jetzt was nicht. Was meinst du mit Designer? Also nicht von den Leuten, so die jetzt so Everyday Life. Ja, ja. Ach, genau. So das meinst du. Ja, genau. Darauf wollte ich auch gerade noch raus eigentlich. Haute Couture. Genau. Später das Stichwort dann. Haute Couture. Also ich meine, das muss man, ich glaube, also man muss sich das, während man durch die Ausstellung geht, immer wieder in den Kopf rufen. So, drüber nachdenken, dass es geht um Kunstgewerbe, da steckt, ist schon Kunst drin. Ja. Die Kleidungsstücke, die dort zu sehen sind, haben einen künstlerischen Anspruch. Ja? Da geht es darum, die sollen bewusst schön sein, vielleicht auch mal gewagt oder auch mal irgendwie, also auf jeden Fall irgendwie interessant. Die sind nicht in erster Linie nur praktisch. Genau. Ja? Da muss man dran denken. Was du vorhin noch gesagt hast, gerade die Geschichte der Frau lässt sich in der Mode eigentlich gut ablesen. Finde ich ganz spannend, weil die hatten viele, also fast nur Kleider vor allem, aber Mode des Mannes wird quasi nicht thematisiert. Nicht mal so ein Hut, mal so ein Stock. Später ein bisschen oder so. In den anderen Ausstellungen kommt das vor. Ja, aber was mir total gefehlt hat, also es war von der Ausstellung her war es so, man muss sich vorstellen, man läuft praktisch immer um so eine Mitte herum, ne? Man hat immer so einen Gang und rechts und links sind dann die Vitrinen, wie ein bisschen wie so ein Schaufenster, ne? Ne? Läuft man lang, ist alles ganz dunkel und bisschen zu dunkel, Geisterbahn. Genau. Wir hatten dann so den Audioguide, der auch, glaube ich, auch neu war. Im Gegensatz zu den anderen war der ein bisschen anders, auch immer mit Musik und mit so einem sehr emotional sprechenden Sprecher oder sehr so. Pathetisch. Sehr pathetisch. Alles. Aber ich muss sagen, als der Szenisch bei diesem auch. Einen Kleid, da war ein Kleid aus Seide auch. Aus Crêpe Marocain. Ich würde es nicht vergessen, weil dieser Audioguide so toll war. Der hat dann so gesagt, oh, Crêpe Marocain. Wir sehen Marlene Dietrich in den Armen von Gary Cooper. Ein warmer Wind. Ja, genau. Und das war doch cool. Das war eben, voll gut. Das war voll gut. Ich würde die Zeit nicht vergessen. Und das hat mir halt bei den anderen Sachen gefehlt. Und wir sprechen nicht von den 100.000 Vasen und zu dem wir gleich noch kommen. Einzeln. Also das hat mir schon bei den Kleidern gefehlt. Ja. Und wenn wir vielleicht bei der Mode bleiben sollen, sollen wir da auch schon das Modeatelier ansprechen vielleicht? Weil das war so ein Add-on, was auch ganz neu war. Oh, Add-on. Oder? Ja, ich habe das ja nicht, ich habe das ja vollkommen, vollkommen in meinem Wahn vergessen. Man muss, finde ich, generell sagen, auch diese ganze Modeabteilung ist eine Abteilung, die darauf beruht, dass man dran vorbeiläuft und sich die Sachen anschaut. Ja, es ist keine haptische Geschichte. Überhaupt also nicht. Die beschreiben dir schon die Stoffe und sprechen. Das ganze Museum nicht. Ja, aber generell bei der Mode fand ich es auch sehr spannend, weil die sprechen natürlich auch von fließenden Kleidern. Also sie sprechen viel über die Schnitte, aber viel weniger über wie fühlt sich das auf der Haut an? Dieses Anfassen, das hast du gar nicht. Oh, Matthias. Aber das ist voll wichtig. Nein, das ist voll wichtig. Gerade bei Mode. Da ist doch die Stofflichkeit das Wichtigste. Ja, und deswegen könnt ihr ja jetzt über das Dingsbums-Lab sprechen, oder wie heißt das noch? Ja, also wir sind dann auch so drüber gestolpert, ehrlich gesagt. Es war dann auch irgendwie ein bisschen irgendwo anders. Reingestolpert und auf einmal hatte die abgefahrene Klamotten an. Da war so ein Raum, der war ziemlich groß und sah halt so aus ein bisschen wie so ein Workshop-Raum. Ja, eigentlich ziemlich schlicht eingerichtet. In der Mitte ging von unten, kam eine Treppe hoch, die dann oben quasi der Treppenaufgang war umbaut mit Arbeitsflächen und dann auch irgendwie so Arbeitsbeleuchtung. Und außen am Rand des Raumes hingen dann Stoffproben, Fotos von Stoffen, teilweise aber auch Schnittmuster und eben, was du dann anprobiert hast, so Reifröcke und ähnliches. Ja, so, also diese ganzen Unterkleider, die sind noch nicht Unterkleider, aber Unterbauten, ne? Die, also in die Krinoline zum Beispiel oder die Tournüre, das waren ja alles so Unterbauten. Das was waren ist ja das denn? Das hast du doch auch gesehen. Das hast du gesehen, hast du? Ja, aber oder? Erklär das doch mal unseren Hörern. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Krinoline, die ist wie so eine, kennt ihr diese kugeligen IKEA-Lampen, die man so zusammenfalten kann und dann wieder ausfalten kann? Sehr so, gutes Bild. So eine halbe IKEA-Lampe bindest du dir um den Bauch und dann hast du dann so eine Halbkugel um dich rum, wirklich so vorne und hinten und an der Seite und so. Und das besteht aus so ganz vielen runden Stangen noch. Und ja, und das konnte man da anprobieren oder auch eben so ein Korsett, also sowas, was man sich so umschnürt und so ganz fest schnürt. Und aber sagen wir es mal so, du hast das anprobiert, ob man das da darf, wird nicht so ganz klar. Wir sind da gelandet und die sehr netten Aufsichten haben uns gekonnt ignoriert. Mhm. Ich applaudiere euch an dieser Stelle. Und und dann, wir haben das Martha hat das anprobiert, ich habe zugeguckt. Moment, aber man konnte jetzt nur sozusagen diesen Unterbau der Röcke anziehen oder konnte man auch einen Rock selber noch da drüber ziehen? Nee, nur diese Unterbauten. Okay. Aber ich fand das sehr interessant, weil das ist immer das, was ich total vermisse, gerade bei so einer Mode, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie haben sich die Leute da bewegt, wie nah konnte es dann so einer Frau überhaupt kommen, wenn die so einen riesen Rock anhatte und wie schwer war das? Du hast auch gefragt, während der Ausstellung hast du auch noch gesagt, weiß ich noch, wie das war, muss doch unglaublich schwer gewesen sein. War das schwer? So ein bisschen schwer, ja. Aber ich habe ja eine breite Hüfte. Und wie so draufgelegt. Und aber das ist irgendwie flexibel. Also man kann auch, also man läuft jetzt nicht rum wie eine Tonne und jemand anderes bounced da mal gegen, sondern beim Tanzen oder was auch immer. Wabbelt so durch die Gegend. Wabbelt so ein bisschen durch die Gegend. So ein bisschen und das kann man wahrscheinlich auch nicht so gut sich hinsetzen, habe ich nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, sowas finde ich super wichtig, gerade bei Mode. Wie fühlt man sich da drin, wenn man sowas anhat? Und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass du eben nicht das übersehen hättest, sondern es vielleicht sogar auch ausprobierst, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht nur. Ja, hätte ich super gerne gemacht. Ja, eben. Und das war ein bisschen schade. Und es war eben auch nicht so klar, darf man das überhaupt. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Und ich fand es aber auch toll, dass dieser Workshop-Raum offen war. Das war eben so mein Signal, ja, wir dürfen ja alles anfassen. Wobei, ich habe das Gefühl, also dieses ganze Kunstgewerbemuseum und auch der Rest des Kulturforums, die haben Probleme, glaube ich, mit Werkräumen. Die sind ja, glaube ich, wenn das ist so das, was ich so mitbekommen habe, dass die nicht so mitgedacht worden sind. Auch bei anderen Ausstellungen, die es gab, war das mehr oder weniger im Foyer untergebracht, was ja sehr, sehr groß war. Und auch dieser Workshop-Raum, der eindeutig das Thema Textil hat, war irgendwie mitten in so einer Sektion, wo es eigentlich hauptsächlich irgendwie um wieder Vasen und irgendwie so Sachen ging. Also wir sind da mehr oder weniger reingestolpert. Und das ist sowieso ganz spannend, finde ich. So wie unsere Folge heute auch so ein bisschen konfus ist, so ist das da im Gebäude auch. Also man läuft ja von einer ganz Abteilung genau und die nächste schön, dass du es ansprichst, hoch, runter. Da sieht man den Innenhof, man denkt, man hat verstanden, wie das Gebäude plötzlich funktioniert. Dann gehst du zwei Türen weiter und auf einmal denkst du, wo bin ich denn jetzt? Ja, ne? Das sieht von außen sieht das so aus, als wäre das irgendwie so. Du hast getextet, ich hab's hier. Ich bin total überfordert. Ja, genau. Hat Jörg geschrieben. Also ich weiß auch nicht, warum das so war, aber ich glaube, ein Teil war vielleicht auch sogar die Architektur. Also von außen, wenn man von außen rangeht und sieht das so, ja, sehr übersichtlich aus, aber dann geht man rein und dann ist alles irgendwie so betonig und mit ein bisschen Holz und dann gibt es irgendwie Treppchen rauf, Treppchen runter. Links, rechts und so. Das verrückt und das, ja, das ist wie, es ist wie, keine Ahnung, Alice im Wunderland da irgendwie im Rabbit Hole. Oder so ein Escher-Bild. Ja, rauskommt. Genau. Sowas. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie echt so ein bisschen verwirrt. Und dann ne, nachdem wir da, also dieser Modeteil war, für, also der war ja total übersichtlich. Man ist da diesem Schlauch gefolgt und so, und alles gut. Und dann geht man wieder ins Foyer und denkt, okay, wir nehmen uns jetzt mal irgendwie den nächsten Teil vor. Und dann kommst du da so rein und es ist halt einfach irgendwie so ein Riesenraum mit 1000 Vitrinen, mit Vasen, keine Ahnung, Kandelabern und hast du nicht gesehen und gehst dann da irgendwie durch und dann Treppchen rauf, Treppchen runter und dann auf einmal wieder ein Riesenraum mit noch mehr Zeug. Und es war so, oh mein Gott, wo bin ich hier überhaupt? Und dann hat man sich ja aus den Augen verloren und man schreibt sich irgendwie per WhatsApp oder was auch immer. Und also ich fand das echt so ein bisschen so, das ist ganz lustig. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben ja vorher schon gesagt, ich meine, dieser Vorplatz vor dem Gebäude ist schon irgendwie merkwürdig. Und ich hab ein bisschen recherchiert vorher und habe die Hälfte wieder vergessen. Aber was ich noch weiß, ist, dass da stand irgendwie dabei, ja, dieses Kunstgewerbemuseum von irgendeinem Architekten, Star-Architekt, einen Entwurf aus den 60ern realisiert, Mitte der 80er dann erst, wo ich mir auch dachte, so, okay, Geschmäcker ändern sich, ihr baut jetzt was aus den 60ern, aber ist egal. Und da stand auf der Seite von den von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hier Staatliche Museen zu Berlin, muss man ja auch mal sagen, das Ding gehört der ganze Schuppen. Ja. Da steht dann irgendwie, ja, von außen ein sehr geschlossenes Museum, aber wenn man hereintritt, begegnet einem eine große Offenheit und ein einladendes Gebäude. Was? Und du denkst so, was? So, also wenn das Einzige, was einladen ist, sind die Mitarbeiter, das Gebäude ist mehr so, oder auch, du wirst nie wieder hier raus. Ja, genau. Oder auch so zum Beispiel das Fensterglas, ne, das war ja so getönt. Ja, ich habe auch gelegt, so man guckt so raus und irgendein von diesen wahrscheinlich Tritzilliarden Innenhöfen, die auch wirklich so schön gestaltet waren, auch so Treppchen hoch, Treppchen runter mit Bäumen und so. Aber komplett tot, sitzt kein Mensch, ne? Sitzt kein Mensch, ist keiner irgendwie da, aber es ist halt irgendwie dunkel, man guckt raus, okay, wird es jetzt schon Abend oder was? Ja. Und dann, man denkt, das Ende der Welt hat angebrochen, wenn man rausguckt. Und dann geht man irgendwann wieder ins Foyer und guckt durch ein normales Fenster und dann ist strahlender Sonnenschein. Also es ist irgendwie auch so, die Wahrnehmung wird da total verschroben. Genau, die Realität, das ist so, das ist hier Stranger Things, man hat das Gefühl, man ist im Upside Down irgendwie unterwegs. Irgendwas stimmt nicht. Genau, und dann gehst du irgendwie in die Renaissance-Abteilung, ist auf einmal alles irgendwie mit Teppich. Ja. Und man denkt dann irgendwie so, keine Ahnung, so Shining-mäßig, gleich kommt der kleine Typ mit seinem Dreirad da um die Ecke gefahren oder so. Ja. Irgendwie. Also, weiß ich nicht, es ist schon so ein bisschen, also allein die Architektur und die Gestaltung der Räumlichkeiten und so hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ja, wobei man merkt, also ich habe das Gefühl, die sind sich der Probleme bewusst. Also die haben, was ich sehr schön fand, was lustigerweise habe ich das Gefühl auch so ein bisschen abgekupfert war aus dem Design Museum in London, diese riesen Schriftzüge hatten die dran. Mode stand ganz groß rot dran. Das hat geholfen als Orientierung, aber es war so, du merkst, dass das nachgebessert ist. Ja. Das ist nicht, also dieses Gebäude will das gar nicht. Ja, die Buchstaben blätterten auch langsam so ein bisschen ab. Ja. Aber das ist auch alles ja nur außerhalb der Ausstellung. Also weil, also jetzt ganz abgesehen von dieser Modeausstellung, sind alle anderen Ausstellungen wie in dem, also es tut mir leid, ich war wirklich entsetzt, wie in so einem einfachen alten Provinzmuseum, wo sie einfach irgendwas in die Vitrinen. Was? Ja, voll. Es war zwar alles riesig, die Vitrinen waren mega weit voneinander entfernt. Yeah. Also du hättest da irgendwie Staatsbankette kannst du da abhalten in diesen Sälen. Aber und noch mit Ball, ja. Kannst du ganzen Kleider schon anziehen. Ganz Kleider schon. Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass du in so einer super die Vitrinen sind einfach so vollgestellt, dann ist da oben drüber steht dann irgendwas, damit kannst du nichts anfangen. Der Audioguide, die Nummer, passte oftmals gar nicht zu dem, was da drin war. In weißer Schrift auf grauem Grund die Nummer gefunden. Auf grauem Grund. Ja. Und ich war total verloren, wirklich total. Und bin einfach nur so stupide da durchgegangen. Überangebot, und dachte so, ne? Ja, aber genau. Überfordert. Voll das überfordert. Gefühl hatte ich auch. Aber ich fand auch die Inhalte sind halt so sehr unterschiedlich. Also wir kamen aus dieser Modeabteilung und da sind tolle Sachen dabei. Da ist irgendwie, weiß ich, Dior, Coco Chanel, was weiß ich, was da alles rumsteht. Ja? Bei der Mode jetzt. Ja, bei der Mode. Und dann sind wir weitergewandert und auf einmal stehst du vor dem Pommerschen Kunstschrank. Und sind bei euch schon die Rollen runtergegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, ehrlich gesagt, also ich habe das schon irgendwie wahrgenommen, dass das halt kleine kunstgewerbliche Kunstwerke ja. sind. Aber, und ich würde dir auch widersprechen, Martha, dass die ganzen Vitrinen so vollgestellt waren, das waren sie nicht. Nee, aber, ich sag aber, nicht aber vollgestellt, die aber die Fülle, waren so langweilig. Die Fülle der. Ja, also die sind. Ich meine, nein, aber die Fülle der Vitrinen ja. innerhalb dieser großen ja. Räume, ne? Also guck mal. Die waren sehr überfordernd. So, und das war und, ja auch und nicht ich würde dir auch nochmal widersprechen wollen. Entschuldigung, weil es war jetzt nicht wie so ein, wie hast du es gesagt, Provinzmuseum, sondern ich hatte das Gefühl, das ist halt so ein alter, wie soll man sagen, so ein alter, so ein westdeutscher Museumsstandard, irgendwie, wo mal irgendwie vor, keine Ahnung, so einem alten 35 Benz. Jahren irgendwie richtig ordentlich Geld reingebuttert wurde, so, und da ist es dann so stehen geblieben. Aber so das Gefühl hatte ich dabei. Ich fand's überhaupt nicht abwechslungsreich, überhaupt nicht ansprechend. Normalerweise gehe ich aus dem Museum und bin inspiriert und denke so, oh ja, darüber habe ich jetzt nachgedacht, darüber will ich noch nachdenken. Das hat mich jetzt angeregt, darüber will ich mehr wissen. Es hat null mein Interesse geweckt. Null. Wirklich. Und ich glaube noch nicht mal, dass es an den Exponaten liegt. Wirklich nicht. Nee. Es liegt ganz bestimmt an der Art der Ausstellung der Exponate. Du hast recht, die waren nicht vollgestellt, aber ihr müsst euch vorstellen, allein zum pommerschen Kunstschatz, ja, gab es bestimmt 10 Vitrinen mit, jede Vitrine sah gefühlt für mich gleich aus. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Ja. Matthias hat da, glaube ich, irgendwie ein bisschen das anders wahrgenommen, weil ist ja so ein bisschen sein Metier. Ja, es geht so. Aber naja, ich so diese, zum diese, pommerschen Kunstschrank, Verzeihung, habe ich so ein bisschen ein Verhältnis, weil das, also ich habe ja. Du hast ein Verhältnis mit dem Schrank? Also jeder hat seinen Fetisch. Aber ich habe ja in Augsburg, wo ich studiert habe, da war tatsächlich eine Ausstellung zum pommerschen Kunstschrank, wo eben genau die Exponate, die jetzt hier zu sehen waren, auch ausgestellt worden sind in der Zeit, als eben Umbaumaßnahmen stattgefunden haben hier im Kunstgewerbemuseum und die Sachen darunter gebracht worden sind. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, den wiederzuentdecken. Und war der da schöner ausgestellt? Naja, da war der Fokus eben, da war eine ganze Ausstellung, wo es nur um diesen einen Schrank ging, eingebettet in eine Dauerausstellung, die eben so Augsburger Goldschmiedekunst und so gezeigt hat, weil die Sache, ich muss sagen, also dieser Kunstschrank ist eben so eine kleine Art Schatzschrank, so ein Sammelsurium, aber extra angefertigt für Fürsten, die da eben ihr ausstellen wollten, was sie für tolle Sachen haben. Mhm. Da geht es teilweise, der Zauber liegt zum Beispiel darin, dass Sachen sehr wertvoll sind, sehr klein sind, miniaturisiert, so ganz kleine Schachteln zum Beispiel auch, aber der Schrank hat auch sowas wie Geheimfächer und so weiter. Also es ist schon ein tolles Objekt und das Krasse ist halt, dieser Schrank ist vernichtet worden, den gibt es nicht mehr, der ist verbrannt. Es gibt aber nur noch die Sachen, die da drin waren. Und deswegen ist es eigentlich ganz spannend, sich vorzustellen, wie diese Fülle an Sachen, du hast die ja alle gesehen, wie die da drin verbaut waren, weil die passen exakt, jedes Ding hat sein Fach gehabt. Naja, auf jeden Fall, was ich raus wollte ist, ich glaube ein bisschen, was das Problem an einem Kunstgewerbe im Museum im Vergleich zu einem Kunstmuseum ist, ist, dass also Kunstgewerbe ja darauf ausliegt, dass künstlerische Inhalte auf Masse produziert werden. Ja. Also der Künstler malt irgendwie ein Bild und im Kunstgewerbe hast du dann plötzlich irgendwie so eine Fayence oder irgendwie so eine Porzellangeschichte, die aber so in so großen Massen hergestellt worden ist in einer gewissen Zeit, dass es davon halt dann im Verhältnis wieder so viel gibt. Und das hast du hier auch. Du kommst irgendwo rein, da steht dann auf einmal nicht eine Vase, sondern irgendwie 100 Vasen, weil einfach in der Zeit dann plötzlich so viel in Masse produziert worden ist. Und dann verliert das Einzelstück so ein bisschen, verliert wieder diesen Highlight-Charakter. Genau. Nee, das lag nicht daran. Also genau, das merkt man da auf jeden Fall sehr und das ist hängt auch vielleicht damit zusammen, okay, ich habe irgendwann hinterher aufgehört, den Audioguide irgendwie noch mehr zu nutzen, vielleicht kommt das da irgendwie auch noch ein bisschen vor. Also und ich wollte gerade darauf hinaus auf eine Sache, über die wir auch schon aufgesprochen haben, irgendwie Objektgeschichten. Hm. Ne? Also, dass man von irgendeinem Objekt, was irgendwie da ist, es wird es sicherlich geben, aber vielleicht habe ich es auch irgendwie aufgrund meines Überfordertseins irgendwie umschifft. Was habe ich da nicht angetroffen? Ich finde, man versteht die Auswahl nicht. Also es gab keine Auswahl. Ja, also ich gehe mal ich gehe mal schwer davon aus, wenn man in die. In macht halt so voll fatalistisch unterwegs. Ja, aber ich gehe mal, also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man da in die Depots bei denen schaut, da stehen wahrscheinlich nochmal 25.000 Mal so viele. Vasen. Aber es ist halt irgendwie, man versteht nicht, warum die eine Vase da, diese Vase da steht und nicht irgendeine andere Vase, weil man nicht versteht, welche Geschichte du anhand dieser Vase erzählen willst. Also ich stand vor einem Schrank, da war einer Vitrine, da waren lauter. Das irgendwie aus Leiden oder irgendwo aus den Niederlanden eben, da ging es um die Nachahmung von Porzellan. So. Und die ganze Vitrine war voll mit diesem nachgeformten Porzellan mit so einem speziellen Farbtyp und habe ich mir auch den Audioguide angehört und da haben sie auch über eine spezielle Vase gesprochen, die da drin war, weil die eben auch zum Beispiel für Tulpen gedacht war und dann haben sie über die Tulpen noch gesprochen und so weiter. Das war super spannend, aber dann hast du gedacht, ihr hättet in die Vitrine einfach nur diese eine Vase stellen können und der ganze andere Kram, da, du hast keine Infos darüber bekommen. Du hast nur verstanden, okay, das gehört wohl zu dem Rest, aber man hat nicht verstanden, warum das jetzt da drin stehen muss. Ja, das meine ich halt mit diesem, was ich gerade so doof als so alten, verstaubten westdeutschen Museumsstandard irgendwie versucht habe zu beschreiben. Also du hast halt irgendwie ein Objektschild und da steht halt so ein bisschen was dazu, aber da steht halt irgendwie vor, also, oder da steht schon ziemlich viel, also da stehen halt, keine Ahnung, Materialien, aus was ist es gemacht und so weiter und wer hat es gemacht. So, aber das wird halt nirgendwo so kontextualisiert. Also es ist alles so vereinzelt. Ich glaube auch, man muss mit einem großen Vorwissen da reingehen. Habe ich dir das nicht gesagt? Nee, ich hab mir da muss man nirgendwo mit einem großen Vorwissen also reingehen. Aber um da eben auch dann zufrieden rauszukommen. Also, nee, wirklich, weil, also. Also ich bin da zufrieden rausgekommen, verwirrt, aber zufrieden. Ja, okay. Nein, aber ich war wirklich nicht zufrieden, weil ich habe gedacht, eigentlich mag ich Kunstgewerbe und ich mag Design und ich mag auch zum Beispiel beim Bode-Museum, da war, also zumindest was Mittelalter angeht und auch ein bisschen Renaissance, waren vor allem bei den kirchlichen Sachen unten im Mittelalter waren ja auch ähnliche Sachen da. Also ich meine so kirchliches Kunstgewerbe, was man in der Kirche braucht. Und das fand ich vielleicht auch durch die Räumlichkeiten, das kann natürlich auch sein, viel ansprechender und viel ausgewählter und nicht so ermüdend, wie wenn ich da in 100 Vitrinen die gleichen Sachen habe und ich nicht weiß, welche Sache soll ich mir denn jetzt angucken, weil alle kann ich mir eh nicht angucken und wenn ich mir dann eine Sache angucke, erfahre ich dann noch nicht mal was wirklich zu. Also klar, toll ist es zu wissen, was für ein Material ist das, aber ich will die Geschichte dahinter also irgendwie oder so ein bisschen könnte man, wurde gerade schon erwähnt, sich so ein bisschen vom Audioguide auch leiten lassen, ne? Aber da war tatsächlich öfter mal das Problem, dass man, also hatte ich jedenfalls, ihr vielleicht auch, dass man irgendwie sich was angeschaut hat, Audioguide angemacht hat und dann ging es aber irgendwie ein Objekt, was irgendwie, keine Ahnung, 3 Meter daneben oder also so. Irgendwo war, in der gleichen Vitrine. Ja. Wobei man aber wiederum sagen muss, ich fand ja die, ich fand die Audioguide schon sehr mit Liebe fürs Detail irgendwie produziert. Ne? Da war irgendwie immer, das war schön produziert, da gab es irgendwie immer Musik dazu, oder nicht immer, aber es gab Musik dazu, es gab einen Sprecher, es gab so ein bisschen so Geräusche und so. Das war schon, das hatte schon alles so Hand und Fuß, fand ich. Also jetzt nur rein von den Spuren her, von der Audiospur her gesehen. Ja, das war schön gemacht, auch mit Musik, das mag ich immer. Aber ich hatte auch da das Gefühl, dass wir sind, eine Zielgruppe sind, die damit auch zurechtkommt. Also ohne, dass das irgendwie hochnäsig klingen soll. Ich hatte das Womit Gefühl, zurechtkommt? Naja, ich hatte, wenn die davon irgendwie Crêpe Marocain oder was weiß ich, nee, also ist ja ganz egal. Also mit diesen ganzen Formen und auch Fach, da waren, ich fand viele Fachbegriffe auch drin. Allein, wenn du den Begriff Fayence hörst, ohne zu, also irgendwo habe ich ein Schild fotografiert, da stand, glaube ich, irgendwie drauf, Fayence ist ein irdenes Gut mit einem besonderen, also irgend so Fachbegriffe drauf. Das habe ich auch gelesen. Genau, und ich dachte halt so, okay, ich weiß, was ihr meint und ich komme damit zurecht, weil ich die Begriffe schon öfter gehört habe. Aber wenn du so als Otto Normalverbraucher da reingehst, denkst du dir so, was? Irrtum ist gut. Fange erstmal an zu erklären, was ist Irrtum, was aber, ist das noch aber, alles? Aber Jörg, das meine ich damit mit ja. Vorwissen. Ich ja. glaube, wenn du okay. Experte bist und wenn du oder auf irgendwas spezialisiert oder zumindest ein bisschen, bei Mode hatte ich halt so ein bisschen Vorwissen schon selber, weil ich mich dafür interessiere, dann kannst du es auch genießen. Hm. Und dann findest du es vielleicht auch toll, dass du da ja. 100 gleiche Vitrinen hast mit 100 Vasen drin, ja. die alle ähnlich aussehen. Ja. Aber wenn du einfach mal einen Einblick in Kunstgewerbe bekommen möchtest, keine Ahnung, dann bist du da verloren. Dann musst du wahrscheinlich, dann musst du eine Führung mitmachen oder so. Also ja, wahrscheinlich. Oder man muss halt irgendwie schon gezielt rein. Also ich meine, das ist halt einfach riesig groß. Wir waren da 1,5 Stunden, glaube ich, drin, ne? So um den Dreh. Und wahrscheinlich muss... Wir waren ziemlich fix. Ja, wir waren ziemlich fix. Und wahrscheinlich muss man tatsächlich irgendwie gezielt reingehen. Wie, weil eine Highlight-Führung oder irgendwie sowas. Ja, oder sowas. Wird es bestimmt auch geben. Bin ich fest von überzeugt, gezielt reingehen und sagen, okay, ich interessiere mich jetzt einfach nur mal für Jugendstil. Und dann gucke ich mir einfach diese Etage mit Jugendstil-Sachen an. Hm. So, ne? Also ab da ging es dann auch wieder bei mir. Aber das liegt dann vielleicht auch wieder an meinem persönlichen, das hatte ich damals im Bode-Museum irgendwie schon, an meinem persönlichen Geschmack oder meinem, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt gerade beschreiben soll, aber da, wo es dann halt irgendwie so ein bisschen moderner wird und irgendwie ein bisschen auch mehr in die Zeit gerät, wo ich selbst halt auch mit den also diese Designs irgendwie ausdeuten kann, weil ich selbst davon umgeben bin oder umgeben gewesen bin oder so. Ja, aber das ist finde ich ein guter Punkt, dass ich die Designs selbst irgendwie ausdeuten kann, weil ist ja die Frage, ist ja immer so, warum will das Museum, dass ich mir das jetzt angucke? So, und man kann natürlich durchlaufen und sagt, okay, ist das irgendwie, ist irgendwelchen Gründen bedeutsam? Also ich meine, die hatten ja im Mittelalterteil noch diesen Welfenschatz, der wohl auch irgendwie super wichtig ist. Ja. Ich glaube irgendwie, dass das auch umstritten ist, wer da wie den haben darf und dass in Russland, glaube ich, noch irgendwas ist, das kam irgendwie auch nicht vor. Aber das eigentlich ist ja, ich meine, dieses Kunstgewerbemuseum hat irgendwie 2017, 18 haben die irgendwie 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja? Die gibt es irgendwie schon ewig. Und die waren ja zwischenzeitlich auch irgendwie mal so im Gropiusbau drin, dafür ist ja eigentlich gebaut worden, als Erzieh-Benimmschule für guten Geschmack. So habe ich das immer verstanden. Ja? Und so Designmuseen machen das ja ganz gern, dass sie eben die Designs aus verschiedenen Epochen zeigen und erklären, warum das wie wann als gutes Design anerkannt worden ist. Und erzieht einen ja so ein bisschen damit, einen Blick zu schulen, dass man sich was anschaut und sagt, ah, okay, ich verstehe, warum das irgendwie toll war. Und wir haben uns ganz am Ende die verhältnismäßig aktuellen Designs angeschaut. Das geht dann irgendwie mit Peter Behrens und so Geschichten. Viel so Stühle, was ich ein super interessantes Thema finde, aber können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da hat man einen Zugang zu irgendwie, weil ich dachte auch so, bei ganz vielen Stühlen, die habe ich schon mal irgendwo stehen sehen, da saß ich vielleicht sogar schon mal drauf oder ich habe die woanders schon mal gesehen. Also da ging das. Ja. Da konnte ich auch sagen, warum mich das anspricht und anderes nicht. Und in anderen Abteilungen bin ich so ein bisschen durchgewabert und hatte das Gefühl, ihr helft mir nicht dabei, einen Zugang zu dem Design zu finden oder zu dieser Epoche. So. Ja, genau. Und genau, also es war ja chronologisch gesehen sozusagen diese letzte Part irgendwie, wo es um das Design des 20. Jahrhunderts oder was irgendwie ging, mit ganz vielen Stühlen und Sitzgelegenheiten. Aber immer, man kann sich diese Sitzgelegenheiten nur anschauen. Und man konnte sich nicht hinsetzen. Ja, In der ganzen Abteilung. Und das fand ich irgendwie echt total ätzend. Es gab auch keine Stühle. Doch, davor. Stimmt. Ja. Martha und ich haben frühzeitig das Museum verlassen. Aber wir sind kurzzeitig noch da in die Etage gegangen, wo die gerade die neue Ausstellung zu afrikanischem Design oder. Also, die haben so eine neue Ausstellung aufgebaut. Und da gab es so eine Sitzgruppe mit Sitzgelegenheiten, da waren so Eames-Chairs irgendwie so dabei und halt auch so Nierentisch. So ein Nierentisch. Ja, so. Und da haben wir uns irgendwie hingesetzt, ne? Und ich habe vorher nochmal die Frau da gefragt oder beziehungsweise ich habe sie gar nicht gefragt, sondern ich habe einfach nur so hingedeutet und sie hat so von weitem so, ja, komm, setzt euch mal irgendwie hin. So, und da konnten wir irgendwie sitzen, ne? Und das war eigentlich ganz geil, weil man da zum ersten Mal Ist so ähnlich wie das, was du gerade meintest mit der Mode, ne? Dass man halt das nicht auf der eigenen Haut spürt und so. Und bei diesen Möbeldesigns, man kann sich halt irgendwie nicht hinsetzen, man kann das nicht am eigenen Körper erfahren. So, das fand ich halt ein bisschen schade. Auch gerade bei denen, also bei den Stühlen, die wir gesehen haben, also sagen wir mal so ein Buchholzstuhl, ne? So ein Wiener Kaffeehausstuhl, ja. Tournee. Oder da kennt man vielleicht noch ein bisschen die Sitz, ja, kennt man schon, aber es ist auch nicht schwer, das einfach mal hinzustellen und sagen, guck mal, da könnte ich mal draufsetzen. Also einfach mal, um auch so das, und die Unterschiede dann in den, ja. wie fühlt sich das an beim Sitzen? Gerade bei den 10 Leuten, die das Kunstgewerbemuseum am Tag besuchen. Ne? Oh, wir sind jetzt nee, aber mal echt, also ja. Ich meine, da war doch Tumbleweed angesagt. Also da waren ja kaum Leute. Ja, für so ein großes Haus. Also ich glaube auch, diejenigen, die es dahin versteckt zum Kulturforum, die sind wahrscheinlich zum Großteil wegen der Gemäldegalerie da. Ja, denke ich. Und dann manche sehen dann noch, ach, da ist auch noch dieses Kupferstichkabinett und dann die Letzten, die da noch stehen, die gehen dann rüber ins Kunstgewerbe. Die dürfen sie noch nicht mal besetzen. Ja. Dann. Ja, aber was ich nochmal sagen wollte, wie gesagt, dieser erzieherische Blick, fand, also das klingt so anstrengend, aber ich habe nicht das Gefühl jetzt zum Beispiel, ich würde mir jetzt ja 20 Fayencen. Hast du keinen guten Geschmack jetzt gelernt? Nee, aber lustig. Also, ich könnte, habe das Gefühl, die könnten mir jetzt so 20 Fayencen da vor mich stellen und sagen: So, jetzt erklär mir mal, warum die eine besser ist als die andere. Was waren jetzt nochmal Fayencen? Oder so. Irre, dann ist gut. Ach so, ja, stimmt. Genau. Ja. Also, genau. So, weißt du, so, das wäre ja spannend, auch mal den Kontrast zu sehen, ja. Du hast vorhin gesagt, das ist alles Haute Couture, was du da siehst. Aber. Bei der Mode jetzt. Ja, aber im Endeffekt also, auch bei den anderen Sachen, ja. Also, es ist alles Kunst, was du da siehst, ja. Aber es ist nicht die klassische Gebrauchsware. Und da würde man sich ja. Stimmt, das ist eine gute Idee eigentlich, das eigentlich so gegenüberzustellen und zu sagen, guck mal hier, ja. Daraus erwächst das ja erst. Ja. Ich meine, wenn hier alle, stellt euch vor, ihr guckt da irgendwie so eine Modenschau an, irgendwie Haute Couture in Paris. Mhm. Und dann stellt ihr euch vor, wenn die alle hier auf der Straße rumlaufen würden, dann wäre die Haute Couture nicht mehr Haute Couture. Erst aus dem Gegensatz erwächst das ja. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist zum Beispiel eine gute, also so ein bisschen, darf ich nochmal aufs Museum der Dinge zu sprechen kommen? Ja, klar. Da war das ja so, wisst ihr noch, bei der Eingangsvitrine so die Vergleiche irgendwie alt und neu und Materialien und auch hochwertig und minderwertig und so. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz, um so ein bisschen das zu ordnen, weil klar gab es da irgendwie so eine Ordnung, aber viel zu wenig für einen Laien, sag ich jetzt mal. Und eine Ordnung macht ja gleich auch einen Fokus und eine Ordnung bringt dich auch gleich auf neue Ideen. Das ist das, was mich wirklich so wahnsinnig gestört hat heute. Dass eigentlich sind Museen so inspirierende Orte, dass du neue Ideen bekommst und deine Synapsen sich neu verknüpfen. Und da war es einfach so, ich habe so eine Synapsenverstopfung richtig gespürt. Ich konnte gar nicht. Synapsenverstopfung. Das Hashtag der Folge. Hashtag Synapsenverstopfung. Ich konnte gar nicht irgendwas miteinander verknüpfen, weil ich wusste gar nicht, was hat denn jetzt dieses coole Swiss Army Knife da überhaupt zu suchen? Ja. Du hast mir das dann erklärt, ja. Aber wenn ich nicht mit dem schlauen Matthias da drin gewesen wäre, ja. Das siehst du alt aus, dann wäre ich ja immer noch voll. Aber ich fand, den Vergleich mit dem Museum der Dinge ist tatsächlich ganz gut. Also dieser Punkt, unter welchen Gesichtspunkten kann ich mir die Sachen hier anschauen? Das hätte geholfen. Also tatsächlich so vielleicht so ein zentraler Anlaufpunkt. Also es gibt ja ein Foyer. So. Da einfach zu sagen, so viel Platz in diesem Museum. Ja, und da könnte man ja auch so zum Beispiel aus jeder Ausstellung so ein Beispielobjekt mal rausziehen können. So, das, so, um was es da geht. Das fände ich ganz cool. Oder wir haben über diesen langen Weg gesprochen, den wir da rüber gelaufen sind, ja, diesen Tunnel, bis man erstmal da ist. Weg. Ich glaube irgendwie, ich habe mal ein Video vorhin gemacht, so anderthalb Minuten läuft man da, einfach nur rüber. Und den Weg zu nutzen, um die Leute schon mal einzustimmen und zu sagen, was du vorhin meintest auch mit, ist das eigentlich Kunst? So ein paar Fragen zu stellen, so ein paar Anregungen zu bringen schon mal, dass du da reinkommst und bist schon mal vorbereitet, dann kannst du anfangen. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin da so reingefallen. Mhm. Das Design Museum in London, die haben ihre Dauerausstellung aufgeteilt in drei Punkte, Designer, Maker, User. Und haben da eben die Objekte, die da drin sind, guckst du dir jeweils unter dem einen Gesichtspunkt an. Mhm. Also, ne, wie benutze ich es, dann wie stelle ich es her und wie ist es halt im Vorfeld eben designt worden. So. Und da geben die mir quasi den Blickwinkel vor und das hilft mir, mir die Sachen anzuschauen. Und so musste ich mir immer erst hier erarbeiten, wie der Zugang hier gemeint ist. Also nehmen wir nochmal dieses Ding mit diesem nachgemachten Porzellan. Ich hätte mir natürlich einfach die Malereien auf dem Porzellan anschauen können, aber darum ging es gar nicht, sondern es ging um den Herstellungsprozess des Porzellans. Mhm. Und wenn ich den Twist vorher schon mitkriege, dass man sagt, hier ist die Abteilung, hier geht es darum, wie werden Dinge hergestellt, dann hilft mir das schon mal. Mhm. Ja, okidok. Ich guck mal hier kritisch auf die Uhr. Wollen wir langsam mal zum Fazit kommen? Ich fürchte fast, ja. Ja. Soll ich mal? Ja, Matthias, schieß los. Du warst schon. Ja, bist schon ich so bin ja schon voll auf 180. 110 vielleicht. Nee. Also, ich hatte da richtig Bock drauf, da hinzugehen ins Kunstgewerbemuseum, weil ich eben so Designgeschichten gern mag. Und es war im Endeffekt deutlich weniger Design, als ich es mir gewünscht hätte. So. Zumindest habe ich diesen Blickwinkel irgendwie nicht gehabt. Ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß und ich glaube, ich sage mal so, es wäre so ein Museum, ich glaube, da könnte ich alleine hingehen so und dann würde ich mir halt 100 Stunden Zeit nehmen und würde mit riesen Kopfschmerzen da wieder rauskommen, so einfach, weil es viel zu viel Input ist und so. Dann würde ich vielleicht auch nur in die Mittelalter-Ausstellung gehen oder so, keine Ahnung. Ja, und also da, ich glaube, da ist viel zu entdecken, aber unter dieser riesigen Masse und dieser Zugangslosigkeit fällt man da so durch und weiß gar nicht, wo man am Ende wieder rauskommt. Und ich weiß jetzt, ich habe super viel gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was es mir bringt. So, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwie nochmal rein. Ich glaube, diesen pommerschen Kunstschrank würde ich mir echt nochmal anschauen, ob das klingt. Aber irgendwie, ich fände es, also die hätten sehr viele Möglichkeiten, die Dinge nochmal spannender zu machen. Und wenn es nur sowas ist wie dieses Modeding, wo Martha die ganzen Sachen anprobiert hat, so, das hilft plötzlich. Das ja. Zugang. Ja. So, das würde ich mir dann noch mehr wünschen. Ja, ich habe ja schon schon zu Genüge meine Stimmung geäußert. Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht, ich habe mich auch sehr gefreut, vor allem, weil ich wirklich Mode total interessant finde. Ich war, was die Mode angeht, jetzt nicht total enttäuscht. Ich glaube auch, weil dieses Modeatelier, dieses, wo man es so eine Krinoline anprobieren konnte, das hat es voll rausgerissen bei mir. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich, glaube ich, schreiend rausgerannt. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber es war einfach schon ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich mag ich Kunstgewerbung. Ich mag auch mich damit, gerade mit solchen Dingen auseinandersetzen, finde ich total einen guten Ansatz, weil man dadurch auch die Zeiten eigentlich auch besser verstehen kann, was da abgegangen ist und so, auch wenn es eher Kunstgewerbe ist und nicht das, was so der Normalo benutzt hat, aber trotzdem kann man sehr, sehr viel Kulturgeschichtliches eigentlich damit vermitteln und das hat mich, ich war wirklich ein bisschen traurig, dass das nicht rüberkam und das. Ich habe mal wieder gemerkt, wie wichtig die Art der Vermittlung ist, auch für Individualbesucher. Ich habe gehört, also die Führung, also zumindest haben es einige erzählt, die eine mitgemacht haben, sind sehr gut und haben ihnen auch viel gebracht. Vielleicht muss man das wirklich machen, aber das finde ich schade dafür. Ein Museum kann auch ohne eine Führung oder auch ohne so ein spezielles Angebot, wie jetzt so ein Workshop-Angebot, auf einer Vermittlungsebene agieren, allein wie die Objekte in der Vitrine angeordnet sind. Deswegen glaube ich, ist da ganz viel nach oben. Liebes Kunstgewerbemuseum, nimm es mir nicht übel, ihr habt ganz tolle Kunstschätze bestimmt, aber total. zeigt sie auch so, dass man sie schätzt. Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig im Kunstgewerbemuseum. Am Kulturforum. Ich glaube, wenn man da reingeht, dann sollte man tatsächlich irgendwie punktuell reingehen. Also wenn man schon irgendwie, wenn man jetzt aufgrund unseres Podcasts weiß, dass das alles irgendwie chronologisch gestaffelt ist und so und man sich für eine spezielle Epoche oder so interessiert, dann sollte man vielleicht irgendwie da reingehen und sagen, ich interessiere mich jetzt nur für Renaissance oder so. Und dann kann man da irgendwie in dieser Riesen-Renaissance-Kunstgewerbeausstellung auch irgendwie aufgehen und irgendwie was finden. Wenn man das irgendwie als Gesamtpaket nimmt, dann ist das einfach irgendwie zu viel. Ich sehe diese Kritikpunkte, die ihr jetzt formuliert habt, auch. Also es ist irgendwie viel zu wenig Vernetzung und ja, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück. Also es ist irgendwie so eine, dieser Eindruck, der bei mir irgendwie da war, es war halt irgendwie, es ist halt so ein High Standard, der aber schon ganz alt ist. Und wurde halt nicht mehr überarbeitet so richtig, hatte ich so das Gefühl. Vielleicht ist der Audio-Guide tatsächlich nochmal irgendwie eine Möglichkeit, um irgendwie sich so punktuell und spurenmäßig so durch die Ausstellung zu fräsen. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Was ich allerdings ziemlich abgefahren fand, jetzt im Nachhinein, und was ich eigentlich richtig geil fand, war diese ganze Architektur. Weil ich war so überrascht davon, dass Architektur so meine Sinne verwirren kann. Ach so. Irgendwie, dass ich das schon wieder geil fand. Also irgendwie so richtig, was ich gerade beschrieben habe, also dass man so rumläuft. Und ich habe, also ich würde von mir selber behaupten, ich habe ein gutes Vermögen, mich so im Raum zu bewegen und ich weiß, wo ich bin. Aber also das Kunstgewerbemuseum hat da irgendwie alles, hat diesen Sinn irgendwie total verwirrt. Und das fand ich so total interessant. Also wirklich. Also schon allein deswegen kann man da irgendwie reingehen. Aber ansonsten, wie gesagt, mit den Kritikpunkten, die wir jetzt alle irgendwie formuliert haben. Genau. Mhm. Ja, das war's mal wieder. Ich hoffe, es war, oder? Moment. Wir haben ja noch den dritten Teil. Was für den dritten Teil? Ja, der dritte Teil, das ist eigentlich Matthias' Teil. Oh, Matthias, ich hab dich vergessen, es tut mir leid. Der dritte Teil ist eigentlich der wichtigste Teil. Ja, ist eben. Nämlich der Teil, geht's endlich da los. Kommt ihr nämlich ins Spiel. Genau. Da könnt ihr uns nämlich mal sagen, warum das Kunstgewerbemuseum viel geiler ist, als wir es vielleicht heute dargestellt haben. Und zwar könnt ihr das sehr, sehr gut machen auf museumbug.net. Da gibt's auch ganz tolle, das möchte ich erwähnen, die macht nämlich der Jörg, ganz fleißig, sitzt in seinem Keller allein und schreibt auf seiner Schreibmaschine die Shownotes und dann scannt er sie ein und hängt sie an und die Folgen. Nee, da könnt ihr die sehen, da findet ihr quasi alle Informationen zu dem ganzen Kram, den wir heute angesprochen haben zum Beispiel. Ihr könnt uns auch folgen auf Twitter, da sind wir MuseumBugCast heißen wir da, aufgrund eines Reglements der Zeichenzahl heißt wir MuseumBugCast. Und auch wenn ich es nicht sagen darf, könnt ihr uns auch folgen bei Spotify, bei iTunes und wieso auch kannst da, darfst du doch das sagen. Darf ich sagen, aber ich darf nicht sagen, dass ihr uns ganz dringend 5 Sterne geben sollt. Das darf ich nicht sagen. Ja, aufgrund politischer Verwürfnisse darf ich das nicht sagen. Genau, das, aber ihr solltet das trotzdem tun, nichtsdestotrotz. Und uns auch eine Bewertung, also irgendwas schreibt was dazu. Sagt uns, was bei euch abgeht, was ihr von unseren Sachen haltet, wohin wir gehen sollen auch. Was ihr vielleicht für Ideen habt und genau. Darf ich noch kurz was Meta-Podcast-mäßiges fragen? Ich habe jetzt in der letzten Zeit so oft so Sachen gelesen, Podcasts haben so und so zu sein. Die müssen irgendwie eine Viertelstunde lang sein, da kann man dann auch mal Werbung drin schalten oder so. Was liest du denn? Ich finde das irgendwie Quatsch. Also ich bin da, also die Podcasts, die ich höre, gehen in vielen Fällen länger als eine Stunde. Werbung macht mich kirre, wenn die drin ist, mag ich gar nicht. Und dementsprechend bin ich da, also ich finde eigentlich, wir haben ein sehr lauschiges Format, das muss man ja auch nochmal sagen. Schönes Stündchen, ne? Ja, genau. Ja. Aber auch da finde ich Feedback interessant tatsächlich. Ja, sag uns mal, wie ihr das findet. Genau. Ja, vielleicht sollten wir auch nur, könnte ja sein, dass wir meinen, wir sollten nur 10 Minuten über das Kunstgewerbemuseum reden, ne? Mhm. Kann ja durchaus sein. Und vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Format, wo ihr sagt, könnt ihr das mal noch einbauen? Oder das und das Thema beim Museen würde mich besonders interessieren, könntet ihr da mal ein Auge irgendwie drauf werfen. Ja. Das wäre ja auch ganz spannend. Ich habe immer das Gefühl, bei uns hat alles momentan so ein kleines Metathema, was sich irgendwie herausspielt. Ja. Manchmal sind es die Objekte, manchmal ist es heute war es wahrscheinlich der Zugang, hatte ich das Gefühl. Wie kriege ich überhaupt Zugang zu Objekten? Aber auch wirklich auch so spannend. Im wörtlichen Sinne, ne? Wie kriegt man den Zugang zu diesem Museum über diese vielen Wege? Also ich habe echt gefühlt, bin ich da 3 Stunden nur Wanderschaft gewesen. Gefühlt 3 Stunden. Dabei waren wir doch nur die Hälfte der Zeit da. Ja. Siehst du, das meine ich halt, dieses Gebäude, das ist irgendwas Magisches. Ja, das hat irgendwas mit der so Architektur zu tun. Da drin. Ja, ist gut, das stimmt, da könnten wir die alle abstellen. Ja. Dann würde ich sagen. Ja, na gut. Genau. Ist jetzt noch irgendein Thema? Was? Nee. Habt ihr noch? Nee, jetzt hey, Plus. Jetzt hauen wir mal hier ab. Also genau. Ihr Lieben, wir waren heute im Kunstgewerbemuseum und das war jetzt die Achte Folge. Ja, die achte. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, ich habe was gelernt heute, ganz wichtig. Ja. Ich habe nämlich gelernt, dass der Museum Bug, wir sind die Haute Couture unter den Podcasts. Oh ja. Oh. Ja, genau. Also das war die achte Folge vom lauschigen Museumspodcast Museum Bug. Und natürlich mit dabei mit Jörg, Matthias und Martha. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Frohes Fest. Tschüss. Bis dann. Tschüss.